Ja, ich denke, der Einfluss der sozialen Medien auf die politische Meinungsbildung, der ist bislang noch gar nicht wirklich überzeugend analysiert worden. Wir fangen gerade erst an zu verstehen, welche Meinungsbildungsprozesse da so eigentlich ablaufen. Und das kann jedenfalls sehr, sehr großen Einfluss nehmen, auch auf den Verlauf der Landtagswahlen und der nächsten Bundestagswahl. Gerade weil man sich klar machen muss, dass im Internet bestimmte Radikalisierungsprozesse einfach deutlich schneller ablaufen, deutlich intensiver ablaufen, als das im wahren Leben der Fall ist. Man nennt dieses Phänomen die sogenannten Filterblasen oder die sogenannten Echokammern. Und das kommt vor allem dadurch zustande, dass soziale Netzwerke typischerweise vor allem die Nachrichten anzeigen, von denen sie denken, dass wir ihnen inhaltlich weitgehend zustimmen. Und so können sich extreme Meinungen ganz schnell verstärken. So eine Art Schneeballeffekt, der da eintritt. Das heißt, wie sehr können politische Parteien, wie zum Beispiel eine AfD, davon profitieren, von diesem Phänomen? Denn ja, man muss ja sagen, keine Partei hat so viele Follower, also Folgende auf Facebook wie die AfD. Ja, ich denke, das ist ein ganz guter Indikator dafür, dass im Bereich dieses doch recht radikalen politischen Denkens am Rande des politischen Spektrums eben Radikalisierungsprozesse bereits ablaufen. Wir reden ja da auch schon teilweise von einer postfaktischen Gesellschaft, einfach weil das reale Leben, wirkliche Fakten gar nicht mehr die entscheidende Rolle spielen im politischen Diskurs, jedenfalls in diesen Echokammern oder in diesen Filterblasen, in denen sich vielleicht der ein oder andere AfD-Anhänger längst bewegt. Und das ist natürlich extrem gefährlich, wenn, um ein besonders plakatives Beispiel zu bilden, da die These vertreten wird, dass Angela Merkel irgendwelche Anwerbeprämien für Geflüchtete ausgeschrieben hätte. Nicht? Das ist jedenfalls nach meiner Kenntnis absoluter Unsinn, aber das kommt einem unter, wenn man sich in bestimmten Kreisen bewegt. Und wenn schon die Fakten nicht mehr stimmen, dann kann man sich leicht vorstellen, dass die politische Meinungsbildung einfach sehr schnell in die Schräglage gerät. Also, es gibt Falschmeldungen, aber es gibt bei Facebook auch Volksverhetzung, Beleidigung, üble Nachrede, Verleumdung, öffentlicher Aufruf zu Straftaten, Bedrohungen. Was kann da Justiz? Sie sind ja Richter. Was kann da Justiz ausrichten? Die Justiz muss natürlich dieses Massenphänomen der Straftaten in sozialen Netzwerken effektiv bearbeiten. Grundsätzlich ist die Justiz auch ausgestattet, um mit Massenverfahren umgehen zu können. Denken wir zum Beispiel an Ladendiebstähle oder Straftaten im Straßenverkehr. Das sind auch alles Massendelikte. Also die Justiz ist nicht grundsätzlich überfordert, wenn es von einem bestimmten Typ von Straftaten mit einmal sehr viele gibt. Das Problem ist allerdings, dass die Kooperation der Betreiber von sozialen Netzwerken bislang ausgesprochen schlecht verläuft, jedenfalls in einigen Bereichen. Also um das Beispiel Facebook aufzugreifen, wenn es um besonders schwere Straftaten geht, wie Mord, Totschlag, Kindesentführung, dann, so höre ich von der Polizei, ist die Zusammenarbeit befriedigend. Aber gerade im Bereich vermeintlich leichter Kriminalität, ja, Beleidigungen oder Bedrohungen, ist die Zusammenarbeit extrem schlecht. Da werden Ermittler sehr häufig darauf verwiesen, sie sollten sich doch in Irland oder in Kalifornien um die Daten bemühen. Und so kann man natürlich dann nicht effizient ermitteln, gerade wenn es um Massenverfahren geht. Und deswegen ist die Forderung an dieser Stelle an Facebook, dass sie einfach eine Kontaktstelle in Deutschland einrichten müssen, eine Anlaufstelle, wo kurzfristig, idealerweise binnen 24 Stunden, Abfragen deutscher Strafverfolgungsbehörden bearbeitet werden. So, und wenn Facebook das nicht macht, dann sind Sie weiterhin hilflos? Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass wir hilflos sind, aber natürlich sind Ermittlungen extrem erschwert, wenn Facebook nicht so kooperiert. Und dazu muss man auch deutlich sagen, dass wir im deutschen Recht schon quasi Rechtsgrundlagen haben für die Abfrage bei den Plattformbetreibern. Nur leider ist die Kooperation da noch nicht so, wie wir uns das wünschen würden. Lässt sich das nicht gesetzlich regeln oder lässt sich da nicht auch gesetzlich mehr Druck machen, dass solche sozialen Netzwerke wie Facebook kooperativer sind? Natürlich kann man da auch gesetzlich nochmal nachsteuern. Man muss aber immer sehen, dass es sich ja um Betreiber handelt, die jedenfalls auf den ersten Blick aus dem Ausland operieren. Wie gesagt, die Europazentrale von Facebook ist in Irland und die weltweite Zentrale in Kalifornien. Und da ist das mit dem Durchregieren natürlich nicht ganz so einfach. Auf der anderen Seite, finde ich, ist der Widerspruch gerade bei Facebook besonders deutlich, weil die ja durchaus in Deutschland operieren. Sie haben Büros hier, sie verkaufen Werbung auf Deutsch und auch nach deutschem Recht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wer hier Werbung verkaufen kann, der muss natürlich auch mit den Strafverfolgungsbehörden in Deutschland kooperieren. Also, was fordern Sie von der Politik, damit das klappt? Ich würde zunächst mal von der Politik konkret verlangen, dass sie eine solche Kontaktstelle von Facebook fordern. Und wenn es tatsächlich nicht funktioniert mit der in Anführungsstrichen freiwilligen, wenn auch vielleicht unter Druck zustande gekommenen Einrichtung einer solchen Anlaufstelle, dann müsste in der Tat das Telemediengesetz geändert werden. Ich habe noch eine Frage. Das Nachrichten- und Meinungsportal Breitbart aus den USA soll ja kommen. Rechtskonservativ, migrationsfeindlich, antisemitisch und homophob. Welche Auswirkungen wird das haben? Das sehe ich in der Tat auch als große Gefahr, und zwar vor allem deswegen, weil es bei Breitbart ja gerade nicht um die Information geht, nach allem, was wir von dem amerikanischen Portal wissen, sondern da geht es um die gezielte Verbreitung von Hass und von Falschmeldungen. Das ist also gerade quasi ein Portal gewordenes Demagogieprogramm, und davor muss man sich in der Tat fürchten, denn wie gesagt, wir haben ja eben den Effekt der Filterblasen oder der Echokammern schon angesprochen. Ein solches Magazin, das dann eben praktisch ausschließlich Artikel einer ganz bestimmten politischen Stoßrichtung verbreitet, trägt natürlich zur Bildung solcher Echokammern nochmals bei.